있어. Den Regen höre ich, wie er fällt. Mein Herz ist grau wie Blei. In einer solchen Nacht hatte Ruß gesagt, aus ist es mit uns zwei. Aus ist es mit uns zwei. Ich flehte, weinte wie ein Kind, wurde traurig, wurde bös. Doch deinem anderen Mann, ihr Herz gehört, sagt ich leb wohl zu meiner Rose. Leb wohl zu meiner Rose. Alleine wartend hier heut Nacht, falle Furcht, mein Herz erquält. Den einzigen Laut, den ich jetzt noch höre, ist jede Träne, wenn sie fällt. Jede Träne, wenn sie fällt. Was ist Träne, Träne? Schwarz und schwer, weil Böses ich gemacht. Begraben wird groß in der Früh, mich hängt man noch heut Nacht. Mich hängt man noch heut Fasten, schwarz und schwer, vor Sündgerniedertracht. Begraben wir groß in der Früh, mich hängt man noch heut nah. Mich hängt man noch heut nah. Mich hängt man noch heut nah. Noch heute nach. Okay. Dankeschön.